Eine Maus tritt mich vor das Mäusehaus, knabbert mir die Äuglein aus, nimmer finde ich nach Haus. Muss mir einen Kuchen suchen, einen mit Rosinchen hin, hol mir zwei Rosinen raus, setze mir als Äuglein ein, ei, wie scheint die Sonne wieder.